Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute, die neuen progressiven Rockmusik der fortgeschrittenen Art. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Thank you. Eigentlich sind Long Distance Calling aus dem Münsterland eine Instrumentalwende, aber für einen Track aus ihrem aktuellen Album Avoid the Light haben sie Gesangsunterstützung von Jonas Renske von der schwedischen Dark Metal Band Katatonia bekommen. Und was die Münsteraner hier auf ihrem aktuellen Album zelebrieren, wird zwar gerne Post-Rock genannt, hat aber auch Elemente von Progressive Rock. In den Rock-Sektor ist eh wieder jede Menge Bewegung gekommen. Neue Bands erobern das Terrain und haben wenig Berührungsängste mit elektronischen Sounds, die sie mit den traditionellen Elementen wie Bass, Gitarre, Drums mischen. Beispielsweise Pure Reason Revolution aus England scheinen die Beach Boys genauso zu mögen wie die Smashing Pumpkins. Jedenfalls klingt ihr aktuelles Album Amor Vincit Omnia nach vielen Inspirationen, die aber ziemlich genial zusammengebracht sind. Hören wir Pure Reason Revolution mit Victorious Cupid. Die englische Band IQ existiert schon sage und schreibe 28 Jahre und man kann der Band anhören, dass die Gruppe Pink Floyd, King Crimson und die frühen Genesis wirklich studiert haben muss, finden ihre Arrangements doch ganz im Sinne dieser Bands statt. Ihr aktuelles Album Frequence ist auf jeden Fall ganz schön ausgetüftelt. Hören wir IQ mit Riker Skies. Thank you. fortress carved out of steel, black and surrounding. No other survivors, no walls without end. So where have I come? Hard Rock, Progressive Rock, was auch immer, die texanische Band And You Will Know Us by the Trail of the Dead existiert seit 1994 und hat seitdem einige Transformationen erlebt. In Amerika sind sie längst ein Begriff und auch in Deutschland werden es mehr und mehr Fans. Ihr aktuelles Album nennt sich The Century of Self. Hören wir daraus den Song Halcyon Days. Drive. Genau wie Trail of Dead stammt auch die Band Secret Machines aus Texas. Led Zeppelin, Pink Floyd und eine Menge Underground-Bands müssen dieses eigenwillige Trio inspiriert haben. Was sie auf ihrem letzten Album präsentieren, ist eine Wall of Sound, ein Epos, bei dem sich leisere Töne mit brachialen Klängen abwechseln. Absoluter Geheimtipp, wer nach innovativer Rockmusik Ausschau hält, hören wir die Secret Machines mit The Fire is Waiting. Then the golden ring for the ride. stone to smash it under. While the metal carved its name onto the skin. This suffering child. Shackles, only to find she's caged. The Secret Machines mit The Fire is Waiting. Zurück zu Devin Townsend, der kanadische Gitarrist, Sänger und Produzent. Er ist schon mit Frank Zappa und Phil Spector verglichen worden. Interessant ist, dass vom reinen Metal bis sein Devin Townsend Project wenig übergeblieben ist, dafür aber kompositorische und klangtechnische Finesse vom Allerfeinsten. Sein Soloalbum Key soll ja das erste von vielen kommenden Alben werden. Da kann man wirklich gespannt sein, denn was Townsend auf einem Album präsentiert, das schaffen andere Bands nicht mit vier Alben. Hören wir nochmal Devin Townsend mit dem Stück Coast. Thank you. Emerson, Lake & Palmer, King Crimson, Tool, Fleetwood Mac, die englischen in Pure Reason, Revolution haben eine riesige Liste, wenn es um ihre musikalischen Inspirationen geht. Surreale Rockmusik, das trifft es wohl am besten und es ist kein Wunder, weil die Mitglieder der Band so viel unterschiedliche Vorlieben haben, dass auch sehr, die auch sehr in die elektronische Musik hineinreichen. Den Cocktail, den sie auf ihrem Album Amor Vincit Omnia servieren, ist deswegen auch extrem spannend geworden. Hören wir nochmal Pure Reason Revolution mit Apogee Requiem for the Lovers. Yeah, I pulled it out. drowning your love. Cold hard emotions, so hard to believe you. I'll fade out and burn, burn, burn. Cold hard emotions, so hard to believe you. I'll fade out and burn in your love. Cold hard emotions, so hard to believe you. I'll fade out and burn, burn, burn. Drei Musiker auf der Bühne und eine unglaubliche Wall of Sound. Die irische Band Goddess and Astronaut sind irgendwo die Schnittstelle zwischen melancholischem 80er New Wave, Post-Rock und alten Pink Floyd. Hören wir bis zum Ende des Soundchecks noch den Song Echoes von Goddess and Astronaut. Thomas Elbern war am Mikrofon und wünscht eine schöne Nacht. Es gibt nicht viele Bands, die heutzutage noch ganze Rock-Musicals produzieren, beispielsweise Daedalus aus der Gegend um Stuttgart, deren aktuelles Album Parts of a Dream auch beim Live-Konzert als komplettes Musical aufgeführt wird. Es geht bei Parts of a Dream um Träume und deren zerstörerische Kraft und die werden musikalisch mit sehr viel Finesse dargestellt. Hören wir Daedalus mit The House. Die britische Band Porcupine Tree gilt als die Vorzeigeband des neuen Progressive Rock und es lohnt immer, sich mal näher mit ihrer Musik zu beschäftigen, denn die Gruppe hat das, was Superbands wie Pink Floyd einst mal ausmachte. Kopf der Band ist Stephen Wilson, der gerade mit Insurgencies ein spannendes Soloalbum veröffentlicht hat, bevor bald wieder ein neues Porcupine Tree Album erscheint. Wilson spielt hier bis auf das Schlagzeug alles selbst und präsentiert hier seine sehr ausgereiften Songs in gewohnter Progressive Rock Manier. Wilson ist sogar jemand, der es geschafft hat, dem Genre neue Impulse zu geben, indem er auch den Einsatz von elektronischen Elementen gekonnt integriert. Hören wir Stephen Wilson mit Abandon. Plaguing the dark. Progressive Rock ist mittlerweile eine internationale Sache geworden. Gute Bands kommen nicht nur aus England und den USA, sondern zum Beispiel auch aus Polen. Die Gruppe Riverside zum Beispiel, die schon im Vorprogramm von Dream Theater gespielt hat. Ihr aktuelles Album Anno Domini High Definition hat schon einen großen Erfolg in Polen und hoffentlich auch bald in anderen Ländern. Riverside lösen sich auch mehr und mehr von der Metal-Band, die sie einst waren, sondern haben keine Probleme mehr, damit auch mal richtig schön psychedelisch zu klingen. Hören wir Riverside mit Left Out. without taking away someone else's pride, we would have become strong. I've side by side, I could have missed another day, not knowing how to talk, where to go. I could have missed another night. Die kalifornische Bay Area scheint ein riesen Kreativmagnet zu sein. Dredge, Mars Volta und auch die Instrumental Band From Monument to Masses, alle stammen aus dieser Ecke, die alle gerade ein neues Kapitel Rockmusik aufschlagen. Hören wir bis zu den Nachrichten noch From Monument to Masses mit The First Five. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. That's what we all thought. We thought we had it all figured out. We trusted them. We trusted them like we're supposed to. We did everything just like we're supposed to.